Und, gedenke, als wir von den Propheten ihr Versprechen abnahmen und auch von dir und von Nu, Ibrahim, Musa und Isa, dem Sohn Mariams, wir nahmen ihnen ein festes Versprechen ab,